بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من نام الله سس على بام سس بام هاتسين الله زين على سوق بيت الله دم هان دبلتن إن بتن فيهم هلفة إن بتن فيهم رشتليتون إن بتن فيهم فجيب unserer Sünden ich bezeuge dass es kein Gott gibt außer Allah und ich bezeuge dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet. Und wer von Allah in die Irre geleitet wird, für den wirst du niemanden finden können, der ihn jemals wieder recht leitet. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, genauso wie er es zum Islam geleitet hat, dass er uns ebenfalls auf dem Islam festigt und dass er unseren Iman stärkt, sodass wir ihn an einem Tag antreffen, an dem er mit uns zufrieden ist. Allahumma amin. Liebe Geschwister, heute willkommen zum vierten Unterricht über diese neue Aqida-Reihe. Mit dem Titel Aqida des Gläubigen. Und diese Aqida-Reihe ist ähnlich wie die erste, nur es kann sein, dass manche Themen, es kann nicht sein, sondern es ist so, dass manche Themen aufgegriffen werden, die beim ersten Durchgang nicht aufgegriffen worden sind, und umgekehrt, dass manche Themen beim ersten Mal aufgegriffen worden sind, die dieses Mal nicht aufgegriffen werden. Insofern ist es eine Art Wiederholung und gleichzeitige Ergänzung, damit nicht jemand sagt, dass es das Gleiche ist. Es ist nicht das Gleiche. Es ist selbstverständlich im Wesentlichen das Gleiche. Was sollen wir auch anders den Leuten erzählen über die sechs Iman-Säulen? Aber ihr wisst, man kann an manchen Themenbereichen, bei manchen Themenbereichen manchmal ein bisschen ausweiten. Wie dem auch sei, die vergangenen Unterrichte, bei denen ging es immer um den Iman an Allah Azza wa Jal, meistens in dem Sinne, dass es ihn gibt, subhanahu wa ta'ala, und welche in diesem im folgenden Unterricht geht es um zwei Aspekte. Wir möchten heute anfangen, uns ein bisschen über die Namen Allahs und seine Eigenschaften und sein Wesen zu unterhalten, und danach über den Tauhid, über einen Aspekt des Tauhid, und zwar die Rububiyya, und auch offenkundige Abweichungen innerhalb der islamischen Welt, das heißt Beispiele für die Verletzung des Tauhid in Bezug auf die Rububiyya in der heutigen Welt, also beziehungsweise unter den Muslimen besonders. Die gläubigen Menschen, liebe Geschwister, sind nicht alle auf der gleichen Stufe. Ich meine damit die gläubigen Muslime, die an Allah subhanahu wa ta'ala glauben. Manche von ihnen kennen Allah subhanahu wa ta'ala nur als den Schöpfer, den Khaliq also, oder den Mudabbir, derjenige, der alles leitet und organisiert, dem Allweisen, dem Hakim, derjenige, der einen Willen hat, derjenige, der eine Entscheidungsfreiheit hat, der ruhmvolle, der Schöne und so weiter und so fort. Warum? Weil sie an Allah Azza wa Jal glauben, gemäß dem, was ihr Verstand sozusagen, wozu ihr Verstand sie geleitet hat. Denn wir haben gesagt, dass eine der Möglichkeiten, wie man an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt und an viele seiner Eigenschaften, ist, indem wir die Schöpfung betrachten. Wenn wir sehen, dass in der Schöpfung alles geordnet ist, und dann wissen wir, dass Allah Azza wa Jal die Eigenschaft haben muss, weise zu sein. Und wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der irgendwann mal dafür gesorgt hat, dass der Mensch existiert. Dann wissen wir, dass er der Schöpfer ist, subhanahu wa ta'ala, und so weiter. Aber es gibt auch gläubige Menschen, die über dieser Stufe stehen. Das sind diejenigen, die Allah Azza wa Jal kennengelernt haben, unter anderem zusätzlich noch dadurch, dass sie die Schrift Allahs verinnerlicht haben und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ebenfalls. Insofern gibt es Menschen, die Allah azza wa jal zusätzlich noch durch seine Namen und Eigenschaften kennen, auf die man nicht durch logisches Überlegen kommen kann. Du kannst niemals auf einen Namen Allahs subhanahu wa ta'ala durch logisches Überlegen kommen. Das geht nicht. Weil Namen sind Sachen, die sind für dich in Bezug auf Allah fest vorgegeben. Ja? Du kannst durch Überlegen darauf kommen, dass Allah die Eigenschaft hat, Wissen zu besitzen. Logisch, weil das ganze, die ganze Schöpfung weist darauf hin, dass er sein Wissen da, sagt man, quasi eingebracht hat. Und aber das ist einer seiner Namen, ist Al-Alim, das ist eine andere Angelegenheit. Du kannst nicht einfach eine Eigenschaft nehmen und daraus einen Namen Allah subhanahu wa ta'ala machen. Und deswegen die einzige Möglichkeit, wie wir Allah subhanahu wa ta'ala in Bezug auf seine Namen und die meisten seiner Eigenschaften oder viele seiner Eigenschaften kennen, ist der Weg der Offenbarung, der Weg von Al-Wahi. Es gibt keine andere Möglichkeit. Damit wir vorsichtig sind in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, hat er uns folgende Aya offenbart. Allah sagte in Surat Az-Zumar in der 32. Aya: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ. Wer ist also ungerechter als jemand, der über Allah lügt? Und deswegen ist dieses Thema eines der gefährlichsten Themen überhaupt. Wenn wir über Allah Azza wa Jalla sprechen, müssen wir sehr vorsichtig sein, welche Worte wir verwenden. Und wenn wir ihm etwas zuschreiben, müssen wir uns gut darauf vorbereiten, dass er uns eines Tages fragen wird, wieso hast du mir die und diese Eigenschaft oder diesen Namen gegeben? Also musst du sehr vorsichtig sein und immer eine Antwort parat haben und am besten immer nur das sagen, was Allah über sich selbst gesagt hat und der Prophet sallallahu alaihi wasallam über sich selbst gesagt hat. Und deswegen gibt es jetzt erstmal zwei Regeln, die wir dringend beachten müssen, wenn wir über Allah subhanahu wa ta'ala sprechen. Denn Allah azza wa jall, er ist auf der einen Seite, wie er sich im Koran beschrieben hat, al-zahir, das heißt der Offensichtliche. Das heißt derjenige, den man überall erkennen kann. Man erkennt Allah azza wa jall durch jedes seiner Geschöpfe. Weil es gibt nichts, was sich selbst hervorgebracht hat. Also ist alles, was es gibt, ein Beweis für die Existenz Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist also al-zahir, der offensichtlich, und gleichzeitig al-batin, der Verborgene. Und warum? Weil man ihn nicht sehen kann, subhanahu wa ta'ala. In diesem Leben, für uns Menschen, ist es verwehrt und unmöglich, Allah azza wa jalla zu sehen. Das ist eine Sache, die für das Jenseits, für eine bestimmte Gruppe der Menschheit vorbehalten ist. Und das war die Gläubigen, die ins Paradies gehen. Und deswegen gilt als erster Grundsatz, wenn wir über Allah subhanahu wa ta'ala sprechen, und das sind Grundsätze, liebe Geschwister, die hören sich sehr einfach an, aber sie sind genau der Grund, warum viele andere Glaubensgemeinschaften in die Irre geleitet sind. Weil wenn wir schauen, dass einfachste Beispiel, weil die meisten um uns herum Christen sind hier. Die Christen, in Wirklichkeit, ursprünglich gesehen, folgen sie Jesus, dem Sohn der Maria, a.s. Und alles, was sich im Laufe der Zeit der Entwicklung des Christentums entwickelt hat, ist nichts anderes, als dass man über Allahs Religion oder über ihn selbst, subhanahu wa ta'ala, Dinge gesagt hat, die nicht der Wahrheit entsprechen. Es fängt damit an, dass man Allah einen Sohn zuschreibt. Es fängt damit an, dass man Wissen verheimlicht. Es geht über, dass man Allah eine Mutter zuschreibt, wa'iyadu billah. Es gibt viele, viele, viele Dinge, die... Es geht darüber, dass man über Allah subhanahu wa ta'ala ihm Eigenschaften zuschreibt, wie die Eigenschaften eines Menschen. Ja? Und deswegen ist eigentlich die Ursünde, dass man über Allah etwas sagt, worüber man kein Wissen hat. Und deswegen gibt es eine der schönsten Ayat im Koran al-Karim, ist in Surat al-A'raf, in der Allah azza wa jall uns mehrere Dinge gleichzeitig verbietet. Aber interessanterweise sind diese Dinge, die uns Allah azza wa jall verbietet, geordnet. Und normalerweise würde man denken, dass die schlimmste Sünde überhaupt natürlich die erste ist oder die letzte ist. Und ist auch in diesem Fall natürlich der Fall. Nur in diesem Fall, wenn ich jetzt fragen würde, was ist die schlimmste Sünde überhaupt, dann jeder Muslim würde sofort vom Bauch heraus sagen, Aschirk. die Beigesellung Allahs, beziehungsweise Kufr. Und Al-Shirk ist ja nur eine Form des Kufr, ja? Aber es ist die schlimmste überhaupt. Aber wenn du den Koran liest, guck mal, was er sagt, subhanahu wa ta'ala, in der Surah 7, in der 33. Aya. Ich lese direkt die deutsche Übersetzung vor, in der es heißt, sag, mein Herr hat nur die Abscheulichkeiten verboten, was von ihnen offen und was verborgen ist. Und auch die Sünde und auch die Gewaltigkeit ohne Recht. Das ist die Steigerung. Und jetzt, um dass ihr Allah etwas beigesellt, wofür er keine Ermächtigung herabgesandt hat. Also ein Schirk. Aber danach kommt noch etwas Schlimmeres. Und zwar, um dass ihr über Allah etwas sagt, was ihr nicht wisst. Und deswegen, als manche Gelehrte gefragt worden sind, wie kann es sein, dass es was Schlimmeres gibt als Ash-Shirk, wo Allah doch im Surat An-Nisa an zwei Stellen gesagt hat, wahrlich, Allah verzeiht nicht, dass man ihm etwas beigesellt, und er verzeiht, was darunter ist, wem er will. Okay? Das heißt, die Sünden, die auf der Stufe des Schirk sind, Al-Kufr, Ash-Shirk, Allah verzeiht das nicht. Ja? Was darunter ist, verzeiht er, wem er will, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, alles, was sozusagen dich nicht aus dem Islam rauswirft, Allah, also, wem er will, verzeiht er. Und wie kann man diese Aya vereinen mit der anderen Aya? Und dann lautet die Antwort ganz einfach, dass das Schirk ist nichts anderes als eine Form, über Allah etwas zu sagen, wovon man kein Wissen hat. Denn jeder, der sagt, Allah Azzawajal hat Teilhaber oder hat einen Sohn oder hat weiß nicht was, der sagt über Allah etwas ohne Wissen. Insofern ist das sozusagen eine Art, ohne Wissen zu sprechen, Ash-Shirk. Und so ist das sozusagen die Ursünde überhaupt und die schlimmste überhaupt, die man sich vorstellen kann. Natürlich ist das Sprechen über Allah Azzawajal ohne Wissen, gibt es verschiedene Stufen davon. Das Schlimmste davon ist natürlich etwas, was für uns aus dem Islam rauswirft. Aber es gibt natürlich auch Stufen, die darunter sind, und möge Allah uns vor allem davor bewahren. Auch ein Mensch, der zum Beispiel redet über die Religion und sagt, das ist halal und das ist haram, aus Unwissenheit, der hat auch über Allahs Religion gesprochen ohne Wissen. Er hätte ja sagen können, ich weiß es nicht. Auch eine schlimme Sache. Ja. Ist aber natürlich sehr viel nicht so schlimm, wie wenn man ihm etwas zuschreibt wie ein Sohn. Tayyib. Also der erste Grundsatz, an dem wir uns halten müssen, ist, wir dürfen Allah Azza wa Jal nur so benennen, wie Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst benannt hat, beziehungsweise sein Gesandter sallallahu alaihi wa sallam. Ganz einfache Regel. Wenn es also um die Namen Allahs geht oder die Eigenschaften seines Wesens, subhanahu wa ta'ala, dann dürfen wir nur das sagen, was über Allah subhanahu wa ta'ala im Quran al-Karim und in der authentischen Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist. Wenn jemand darüber hinaus redet, dann sagt er etwas, wovon er kein Wissen hat. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat sich nicht dir und nicht mir offenbart, sondern hat sich dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam offenbart. Und deswegen sind diejenigen Menschen, die sich am meisten mit der Sunna und dem Koran beschäftigen, in der Regel diejenigen, die sich am meisten über Allah azza wa jal auskennen. Ein zweiter Grundsatz, an den wir uns halten müssen, und natürlich die Gelehrten, die teilen diese Grundsätze manchmal unterschiedlich ein. Also wir wollen uns nicht festhalten an diese Sachen, sondern wichtig ist für uns das Prinzip. Ein zweiter Grundsatz ist, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala weder in Bezug auf sein Wesen, noch in Bezug auf seine Eigenschaften, noch in Bezug auf seine Taten subhanahu wa ta'ala vergleichen mit seiner Schöpfung. Das heißt also, egal was du über Allah subhanahu wa ta'ala erfährst, an Namen, an Eigenschaften, an Taten, sie sind nicht so wie beim Menschen. Sie sind nicht so wie wir Menschen. Nehmen wir ein einfaches Beispiel und danach den Beweis dafür. Allah Azza wa Jal sagte im Koran al-Karim, dass er mit Musa gesprochen hat. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Und Allah hat mit Moses unmittelbar gesprochen. Das heißt, direkt, ohne dass dazwischen der Engel Jibril war, der die Botschaft vermittelt hätte. Das war auf dem Bekatur. Und das heißt, wir glauben fest daran, dass Allah Azza wa Jal mit Moses gesprochen hat. Und eine der Eigenschaften Allahs ist, dass er spricht, wann er will, mit wem er will, wie er will. Fertig. So glauben wir. Ganz einfach aus unserem Glauben. Nur wie? Darüber unterhalten wir uns nicht, weil das wissen wir einfach nicht. Wie? Okay? Und wir dürfen auch nicht sagen, dass sein Sprechen so ist wie beim Menschen. Und das Sprechen Allah subhanahu wa ta'ala unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von dem, wie der Mensch spricht. In der Deutlichkeit, in der Klarheit, in der, wenn wir sprechen, dann man hört uns nur, soweit unsere Schallwellen reichen. Bei Allah Azza wa Jalla ist das anders. Unsere Worte sind erschaffen, seine Worte sind unerschaffen. Und so weiter und so fort. Es gibt Unterschiede, es gibt viele Unterschiede zwischen unserem Sprechen und seinem Sprechen, subhanahu wa ta'ala. Es gibt eine gewisse Gemeinsamkeit. Nicht wie manche Leute denken, es gibt keine Gemeinsamkeit. Wenn wir sagen würden, es gibt keine Gemeinsamkeit zwischen dem Sprechen Allahs und dem Sprechen des Menschen, gar keine, in keinster Weise, dann würde das bedeuten, macht keinen Sinn, dass Allah überhaupt das, was er macht, als Sprechen bezeichnet hat. Versteht ihr? Insofern, deswegen ist es selbstverständlich für Ahl Sunnah, dass Musa a.s. Allah gehört hat, als er gesprochen hat. Das heißt, da war ein Ton da, den er gehört hat. Ja, das ist eine gewisse Gemeinsamkeit. Insofern ist das, das ist nicht das Problem. Aber die Art und Weise davon, Allah subhanahu wa ta'ala weiß darüber am besten Bescheid. Und der Beweis dafür, den haben wir im Koran Karim an mehr als einer Stelle. Allah sagt im Koran, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Nichts ist ihm gleich. Nichts ist ihm gleich. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Und doch ist er der Hörende und der Sehende. Das heißt, nichts ist ihm gleich und doch ist er und trotzdem ist er der Hörende und der Sehende. Also als würde er dir sagen, nichts ist ihm gleich, aber trotzdem musst du daran glauben, dass er hören und sehen kann. Was ist also dann nicht gleich? Die Art und Weise. Das Wie dieser Eigenschaften und das Wie dieser Namen. Und eine Aya, die wir alle auswendig kennen, Allah sagt es, subhanahu wa ta'ala, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Sprich, er ist Allah, ein Einziger. Allahu Samad, Allah, derjenige, den sich alle zuwenden. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. Er hat nicht gezeugt und ist nicht gezeugt worden. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. Und niemand ist ihm jemals gleich. Das sind also zwei Grundsätze, bei denen wir dringend aufpassen müssen. Sonst gehen wir in die Irre, genauso wie Menschen vor uns in die Irre gegangen sind und genauso wie manche Menschen in die Irre gehen, die auch sogar dem Islam zugehörig sind. Tayyib. Und der Grund für diese Regeln ist ganz einfach. Derjenige, der etwas erschaffen hat, wie soll er genauso sein wie das, was er erschaffen hat? Das kann nicht sein. Wenn das Geschöpf genauso ist wie der Schöpfer, dann wäre das Geschöpf auch ein Schöpfer. Deswegen muss es einen Unterschied geben zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. Okay? Und deswegen ist das eine ganz einfache Regel. Tayyib. Wir sagen also, genau das, was Allah Azza wa Jal im Koran al-Karim über sich selbst gesagt hat. Noch einmal betonen, liebe Geschwister, das ist für ein gesundes Herz ganz einfach zu begreifen. Das Problem ist nur, dass es Menschen gibt, die beeinflusst worden sind von anderen Denkrichtungen. Und diesen Geschwistern sagen wir, lieber Bruder, liebe Schwester, öffne deine Ohren und öffne dein Herz und benutze deinen Verstand und höre dir folgende Sache an. Wir sagen über Allah genau das, was er über sich selbst gesagt hat und so, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Das war's. Wie soll man dann in die Irre gehen? Wir sagen, Allah hört und sieht. Warum? Weil er gesagt hat im Koran, dass er hört und sieht. Allah sagte zu Moses und Aaron, als er sie beide zum Pharao geschickt hat, إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى. Ich bin mit euch beiden, ich höre und sehe. Ich höre und sehe. So einfach. Deswegen sagen wir, Allah hört und sieht. Das heißt, wir können nicht falsch liegen in dieser Hinsicht, dass wir über Allah genau das sagen, was Allah über sich selbst gesagt hat. Wir sagen, Allah liebt und verabscheut. Warum? Weil Allah sagt im Koran, dass er bestimmte Völker liebt. Und er sagt im Koran, dass er bestimmte Völker verabscheut. Deswegen glauben wir, dass Allah liebt und verabscheut. Wir glauben, dass Allah mit seinen beiden Händen Adam erschaffen hat. Weil Allah im Koran gesagt hat, O Iblis, ja Iblis, ma mana'aka, was hat dich davon abgehalten, an tasjuda, dass du dich niederwirfst, lima khalaqtu biyadayya, vor dem, was ich mit meinen eigenen beiden Händen erschaffen habe. Also sagen wir, Allah hat Adam mit seinen eigenen beiden Händen erschaffen. Das war's. Allah sagte im Koran al-Karim, thumma stawa ala al-arsh. Hiernach hat er sich über seinen Thron erhoben. Also sagen wir, Allah hat sich über seinen Thron erhoben. Allah sagt im Koran al-Karim, Surat al-Fajr, وَجَاءَ رَبُّكَ. Und dein Herr wird erscheinen. Gemeint ist am Tag des Gerichtes. Also sagen wir, Allah Azza wird am Tag der Aufstellung erscheinen. Oder kommen. Ja'a heißt kommen. Dann, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Das heißt, unser Herr, der Segensreiche und Erhabene, steigt jede Nacht im letzten Drittel zu untersten Himmel hinab. Wir sagen, Allah, der Segensreiche und Erhabene, steigt in jeder Nacht im letzten Drittel zum untersten Himmel hinab. Allah sagt im Koran al-Karim, dass er mit Moses unmittelbar gesprochen hat. Wir sagen, Allah hat mit Moses unmittelbar gesprochen. Hört sich teilweise langweilig vielleicht sogar an, aber man kann es nicht mehr als genug betonen, da es Menschen gibt, wie gesagt, die jeder, der ein bisschen mit Muslimen zu tun hat, wird merken, dass es Menschen gibt, die davon abgewichen sind, leider. Das ist nicht unser Hauptthema und wir wollen das auch nicht übertrieben vertiefen. Es gibt genug, inshallah, Bücher und Schriften, die über diese Thematiken handeln, aber es schadet natürlich nicht, indem man ein paar Beispiele erwähnt, wie manche Menschen davon abgeirrt sind und warum. Das ist ja der entscheidende Punkt. Und darauf werde ich inshallah am Ende nochmal zu sprechen kommen. Wenn du über Allah genau das sagst, was überliefert ist, kannst du niemals etwas Falsches sagen. Denn wenn Allah dich fragt, sagst du, Allah, du hast es so gesagt. Und dein Gesandter hat so gesagt, ich habe es genau nachgesprochen. Und fertig. Wir merken uns, dass wenn wir über Allah sprechen und ihm eine Eigenschaft zuschreiben, dann kann es nicht sein, dass das, was er gesagt hat über sich selbst, bei einem Menschen genauso ist. Also wenn Allah gesagt hat, er sieht alles, oder er sieht, wortwörtlich natürlich muss man sagen im Arabischen, das heißt, er ist der Sehende, Al-Basir, oder er ist derjenige, der sehen kann. Okay? Übersetzt macht man das öfter, wenn man sagt, er sieht alles. Damit man eben genau diesen Unterschied macht. Aber das ist schon eine Art Interpretation, wenn man es versteht. Eigentlich steht da, er ist der, der sehen kann. Oder er ist der Sehende. Und jeder Mensch, der über Allah spricht und gelesen hat, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَد, es gibt niemand, der ihm jemals gleich ist, der weiß, dass es einen Unterschied geben muss in dieser Eigenschaft des Sehens bei Allah und in der Eigenschaft des Sehens beim Menschen. Und eine der wesentlichen Unterschiede ist, diese Eigenschaft, ist, dass der Mensch kann nicht einmal hinter einer Mauer sehen. Und Allah Azza wa Jalla sieht alles. Ob es dunkel ist, ob es hell ist. Ja? Seine Augen ermüden nicht, subhanahu wa ta'ala. unsere Augen werden müde, wir brauchen Brillen, damit wir richtig sehen können, wir können und so weiter und so fort. Ja? Wir fassen dieses Kapitel mit den folgenden Worten zusammen. Da es auf der einen Seite ein sehr kurzes und auf der anderen Seite ein sehr langes Kapitel ist. Es ist sehr kurz, wenn man einfach nur das betrachtet, was man glauben soll. Es ist lang, wenn man betrachtet, was andere Menschen glauben. Wenn wir zusammenfassen dieses Kapitel, damit wir keine Fehler begehen, gilt natürlich als erstes, dass bevor man über Allah etwas sagt, muss man aufpassen und immer fragen, ist das auch richtig? Und dass man wie gesagt über Allah nur sagt, was überliefert ist. Wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala über ihn etwas lesen im Quran al-Karim, dann wenden wir vier Sachen darauf an. Das heißt, vier Sachen beachten wir, wenn wir über Allah sprechen. Wenn wir diese vier Sachen beachten, dann ein Mensch kann niemals über Allah etwas Falsches gesagt haben. Erstens, wir verfälschen diese Bedeutung nicht, die überliefert worden ist. Zweitens, wir leugnen die Bedeutung nicht, die überliefert worden ist. Drittens, wir setzen diese Eigenschaft nicht mit einer Eigenschaft eines Geschöpfes gleich. Und viertens, wir überlassen das wie Allah Azza wa Jal. Und ich werde jetzt inshallah einfach Beispiele dafür bringen. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Es ist die Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala, dass er sehen kann. Das hat Allah subhanahu wa ta'ala in zahlreichen Ayat erwähnt. Und dieses Sehen, erste Bedingung oder erste Sache, die wir haben wir gesagt, wir verfälschen die Bedeutung nicht. Auf Arabisch verfälschen heißt Tahrif. Die Verfälschung heißt Tahrif. Tahrif würde bedeuten, dass jemand kommt und sagt, damit ist nicht wirklich Sehen gemeint, sondern damit ist gemeint, dass er alles weiß. Jemand sagt, Allah, er sagt zwar, ich sehe alles, aber er meint damit, er weiß alles. Das wäre eine Form von Tahrif, weil Sehen ist nicht das gleiche wie Wissen. Selbstverständlich resultiert das eine aus dem anderen, aber das geht uns nichts an. Das heißt, wenn jemand alles sieht, dann ist klar, dass er alles weiß. Aber trotzdem, liebe Geschwister, das dürfen wir bei den Eigenschaften Allahs, müssen wir vorsichtig sein. Und jetzt könnte ich mir die Frage stellen, wie kommt jemand auf die Idee, so etwas zu machen? Wieso gibt es überhaupt Menschen, die unbedingt über Allah Azza wa Jal etwas sagen, anders als es überliefert im Text steht? Da steht, er sieht, und wir sagen, gemeint ist, er weiß. Die Antwort lautet, liebe Geschwister, dass manche Menschen Angst davor haben, Allah subhanahu wa ta'ala mit seinen Geschöpfen gleichzusetzen. Und das ist ja auch der dritte Punkt, den wir erwähnt haben. Das nennt man Tamthil. Manche Menschen haben Angst vor Tamthil. Das heißt, sie sagen, wenn ich an diese Bedeutung glaube, die im Koran so drin steht, das heißt, dass er sehen kann, dann habe ich ja, so sagen sie, dann habe ich ja Allah subhanahu wa ta'ala verglichen mit seinem Geschöpf, denn Allah sieht, das Geschöpf kann ja auch sehen. Und der Mensch sieht mit einem Auge und der Mensch sieht mit so mit einem bestimmten Organ und so weiter und so fort. Und dann sagt er vorsichtig, das darf ich nicht sagen, weil dann müsste ich das ja bei Allah auch sagen. Und deswegen leugnet er dieses Wort und die Bedeutung, was dazu gehört, und sagt, damit ist was ganz anderes gemeint. Damit ist gemeint, dass er es weiß, statt dass er es sieht. Okay? Das ist, wie gesagt, wenn wir gut über sie denken, über diese Menschen gut denken, dann sagen wir, sie machen diese Uminterpretation oder diese Verfälschung mit guter Absicht. Und wenn jemand das mit guter Absicht macht, dann klären wir ihn darüber auf und sagen ihm, dass er sich geirrt hat, aus mindestens zwei Gründen. Erstens, Allah hat nicht gesagt in dieser Aya, dass er sieht, dass er weiß und dass er sieht zum Beispiel. Okay? Und deswegen, wenn Allah wollte, hätte er gesagt, wissen. Er hat aber sehen gesagt, also musst du dich an die Worte halten, die Allah, dein Schöpfer, dir gegeben hat. Das ist das erste Argument. Das zweite Argument ist, warum hat diese Person überhaupt das gemacht? Sie hat Angst vor Tamthil, haben wir gesagt. Sie hat Angst davor, dass sie Allah vergleicht mit einem Geschöpf. Dann sagen wir ihm jetzt in diesem Moment, durch deine neue Interpretation dieses Wortes bist du diesem Problem nicht geflohen. Du bist diesem Problem nicht entkommen. Weil wenn du jetzt sagst, mit Sehen ist Wissen gemeint, weil ein Mensch hat kein Wissen, und es ist genau das gleiche Problem. Es ist nur verlagert worden. Er denkt, er hat es für sich gelöst. Er hat es aber gar nicht gelöst. Weil das Problem ist nur verlagert. Und deswegen muss er auch hier wieder eine Lösung finden. Und wenn er weiter denkt, dann würde er sagen, okay, aber das Wesen Allahs oder das Wissen Allahs, meine ich, ist nicht so wie beim Menschen. Allah weiß alles, der Mensch weiß nur ein bisschen. Sagen wir, wunderbar. Wende doch diese Regel beim Wort Vorhaben mit dem Sehen ebenfalls an. Und du hast das Problem gelöst. Versteht ihr? Sag's gerade selber. Und dafür gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Ja? Sehr viele Beispiele. Und uns genügt, wie gesagt, erstmal dies ein. Das wäre gesagt, wie gesagt, das wäre Tahrif, dem man sagt, nee, damit ist was ganz anderes gemeint. So. Das zweite Wort oder der zweite Maßstab oder zwei Sachen, wo wir aufpassen müssen, damit wir Allahs Namen und Eigenschaften wirklich daran glaubt, ist Ta'til. Ta'til bedeutet sprachlich gesehen, also attala bedeutet etwas geht kaputt oder geht kaputt. Und hier ist gemeint, es verliert seine Bedeutung. Es gibt eine Gruppe von Muslimen, die gesagt haben, wenn sie zum Beispiel lesen, dass Allah sieht, dann sagen sie, wir glauben daran, dass Allah sieht, aber was das bedeutet, wissen wir nicht. Also sie glauben an dieses Wort, diese Buchstaben, Yasma'u, zum Beispiel Yasin, Mim, Ein, sagen ja, Allah macht Yasma'u. Aber was heißt das konkret? Allahu A'lam, wissen wir nicht. Warum? Weil wenn sie sagen würden, das bedeutet sehen, dann sie haben Angst wieder davor, Allah zu vergleichen mit eines seiner Geschöpfe. Und das ist genau das Gleiche. Sie haben sozusagen eine andere Lösung gefunden. Die einen haben es einfach uminterpretiert und diese sagen, ich interpretiere gar nicht um, sondern ich sage einfach, das Wort ist einfach nur ein Wort. Ich glaube an das Wort, wie es ist. Aber was es bedeutet, daran glaube ich nicht. Also die Bedeutung, die ins Auge hervorsticht, an die glaube ich nicht. Deswegen sagen sie, Ar-Rahman, der Al-Abama, sie sagen, er heißt Ar-Rahman, ja, glauben wir. Aber wir glauben nicht, dass er barmherzig ist. Ja? Das heißt, er heißt Rahman, aber er hat keine Rahma. Weil wir sagen, wenn wir diese Eigenschaft Rahma zuschreiben, der Mensch ist auch barmherzig. Eine Mutter ist barmherzig mit dem Kind, ein Tier ist barmherzig mit seinem Kind, ein Vater ist barmherzig mit seiner Ehefrau und so weiter und so fort. Das heißt also, sie haben das Problem anders gelöst und doch nicht gelöst und einen schweren Fehler begangen. Warum? Weil das würde ja bedeuten, dass wir überhaupt nichts davon haben von den Namen und Eigenschaften Allahs. Das heißt, alle Eigenschaften Allahs, die im Koran vorkommen, sie haben für uns keine Bedeutung mehr, weil wir wissen nicht, was sie bedeuten nach dieser Ansicht. Ja? Und normalerweise das Edelste und Wertvollste und Beste überhaupt, was es gibt im Koran, das Schönste, ist, was Allah über sich selbst sagt, subhanahu wa ta'ala. Alles, was im Koran geht, ist dreigeteilt. Entweder Allah spricht über sich selbst, oder er offenbart uns Gesetze und Regelungen, oder er spricht über vergangene Ereignisse der Menschen vor uns. Aber was ist das Ziel von allem? Allah Azza wa Jal. Und je mehr du Allah kennst und an seinen Namen und Eigenschaften glaubst, desto mehr wirst du dich auf den Weg zu ihm machen, subhanahu wa ta'ala, und dein Leben nach ihm ausrichten. Und wenn jemand dir jetzt sagt, alles, was über Allah gesagt wird, glaub daran als Worte und glaub nicht an die Bedeutung davon, das macht gar keinen Sinn. Das nennt man Ta'til. Die dritte Sache, bei der wir aufpassen, ist Tamthil. Das, wie gesagt, bedeutet, dass man gleichsetzt. Dass man sagt, eine Eigenschaft bei Allah ist genauso wie bei Menschen, und das ist bei Menschen, Muslimen in der Vergangenheit oder Gruppen, die dem Islam zugeschrieben werden, passiert. Und natürlich passiert das auch in anderen Religionsgemeinschaften. Und das ist ein Paradebeispiel dafür, ist, wenn ein Mensch ein Bild macht von Allah subhanahu wa ta'ala, was man natürlich nicht machen darf, weil weiß ja niemand. Aber wenn du ein Bild machst, das bedeutet ja, du hast versucht, das zu zeichnen, was du zeichnen wolltest. Und du willst sagen, das ist genauso wie auf dem Bild. Und das wäre eine Form von Tamthil. Ja? Und das natürlich auch strengstens verboten. Und die vierte Sache ist At-Takyif. Takyif kommt vom arabischen Wort Kaifa. Kaifa bedeutet wie. Und Takyif heißt sozusagen die Art und Weise hinterfragen. Wie. Beispiel. Nehmen wir eines der berühmtesten Beispiele. Allah sagt im Koran al-Karim, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ oder الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى. Der Al-Abama hat sich über den Thron erhoben. Istawa, jeder, der Arabisch weiß, dass dieses Wort verschiedene Bedeutungen hat, je nach Kontext und je nach Präposition, besser gesagt Postposition, wenn man das so sagen kann. Denn im Arabischen, man kann sagen einfach nur Istawa, oder man kann ein Wort danach stellen und sagen Ala. Man kann aber auch sagen Istawa Ila. Ja, also wie gesagt, je nachdem hat es eine andere Bedeutung, das Wort. Und im Koran al-Karim, in Bezug auf Allah Azza wa Jal, kommt es vor mit Ila und kommt es vor mit Ala. Okay? Und wenn es vorkommt mit Ala, dann bedeutet es erhöhen über oder besteigen. Istawa. Und das ist das, was Allah in Bezug auf seinen Thron erwähnt hat. Und wenn es vorkommt mit Ila, dann heißt es unter anderem zuwenden. Er wandte sich dem Himmel zu. Istawa ila sama, wie es in Surat al-Baqarah heißt, am Anfang von Surat al-Baqarah. Und wenn gar nichts danach kommt, dann bedeutet es unter anderem reif werden, wie es in Bezug auf Yusuf alayhi salam und in Bezug auf Musa alayhi salam im Koran vorkommt. Okay? Das heißt, dieses Wort hat verschiedene Bedeutungen, aber nicht wie manche Leute sagen, deswegen sagen sie, wenn es in Bezug auf Allah vorkommt, dann benutzen sie eine andere Bedeutung als die bekannte. Nee, sie hat verschiedene Bedeutungen, aber kommt auf die Präposition bzw. Postposition in diesem Fall an, die mit dem Wort zusammenhängt. Ja? Das ist ähnlich wie im Deutschen. Fahren. Weil überfahren, das ist nicht das Gleiche, oder? Ich bin gefahren, oder also fahren heißt fahren, ein Auto steuern, aber überfahren heißt über etwas drüber fahren. Ja? Unterfahren hat wieder andere Bedeutung. Ja? Insofern, abfahren, zurückfahren, je nachdem, was du eine Präposition du ranstellst, hat es ganz andere Bedeutung. Da kann nicht jemand kommen und sagen, das Wort fahren hat viele Bedeutungen. Nee, ach, das kommt darauf an, was du dazu stellst. Und ähnlich ist es auch im Arabischen. Ähnlich ist es auch im Arabischen. Takyif, nochmal zurück, heißt einfach nur, dass man sagt, wir dürfen nicht das Wie hinterfragen. Was heißt das Wie hinterfragen? Ein ganz einfaches Beispiel. Und das ist das Gleiche mit dem Wort Istawa, was ich gerade eben gesagt habe. Ein Mann hat einmal die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam betreten, nach der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam im 2. Jahrhundert. Und er ist zum berühmten Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala gegangen. Einer der großen Imame von Ahlus Sunnah. Und, also gestorben 179. Okay. Er fragte den Imam Malik, aber die Frage war provozierend. Er sagte zu ihm, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Kayf istawa? Er sagte, der Alabama hat sich über den Thron erhoben, wie Allah im Koran also gesagt hat. Kayf istawa. Kayf heißt wie. Wie hat er das gemacht? Wie hat er sich darüber erhoben? Und Imam Malik, rahimahullah ta'ala, hat kurz überlegt, sein Haupt gesenkt und es kam ihm Schweißperlen und dann hat er die wertvollste Antwort gegeben, die man sich vorstellen kann, um dieses Thema ein für alle Mal zu erklären und zu verdeutlichen. Er sagte dann, rahimahullah ta'ala, sinngemäß, was Istiwa bedeutet, ist klar. Die sprachliche Bedeutung von Istiwa ist klar. Dann sagte er, daran zu glauben, ist Pflicht. Und er sagte, rahimallahu ta'ala, die Art und Weise ist unbekannt und es zu hinterfragen ist eine Bid'a. Also hat der Imam uns, rahimallahu ta'ala, eine schöne Regel gegeben. Sie lautet, glaube daran. Und glaube auch an die Bedeutung, die arabische Sprache dir erklärt von diesem Wort. Aber sei vorsichtig, das Wie kennst du nicht. Das wurde uns auch nicht überliefert. Und das Wie ist auch für uns irrelevant. Weil was ändert es, wenn Allah dir mitteilt im Koran al-Karim, dass er die Sünden vergibt, wem er will? Warum ist es für dich jetzt wichtig zu wissen, wie er das macht, subhanahu wa ta'ala? Macht keinen Sinn. Für dich ist wichtig zu wissen, dass er es macht. Und dass er derjenige ist, den du darum zu bitten hast. Und niemand sonst. Weil diese Eigenschaft hat nur er, subhanahu wa ta'ala. Kein Papst und kein Imam. Okay? Und deswegen sagte er, das Wie ist unbekannt, wissen wir nicht. Und Klammern, auch die Sahaba radiallahu anhu haben diese Frage niemals gestellt, den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und viertens, weil sie eben wissen, dass Allah azza wa jall ist ein ewiges Wesen, subhanahu wa ta'ala, und er hat die vollkommensten Eigenschaften und er ist anders als seine Geschöpfe. Wie sollen wir auch verstehen mit unserem Verstand, wie Allah subhanahu wa ta'ala ist? Und die vierte Angelegenheit ist, dass er subhanahu wa ta'ala, vierte Antwort, die er gesagt hat, dass das Hinterfragen davon, nach dem Wie zu fragen, ist eine Bid'a, ist eine Neuerung in der Religion, also Haram. Warum? Weil die Menschen vorher haben das auch nicht gemacht und das ist eine Art Übertreiben und es ist nämlich eine Frage, auf die du keine Antwort finden kannst. Und man muss auch dazu verstehen, dass diejenige Person, die diese Frage gestellt hat, sie hat diese Frage gestellt, weil sie ja gerade provozieren wollte. Das heißt, sie wollte ja gerade den Imam auf die Probe stellen, rahimahullah ta'ala. Und das hat sie natürlich in diesem Moment nicht geschafft. طيب. Manche Menschen, sie haben etwas anderes gemacht in Bezug auf speziell auf das Wort Istawa. Und leider gibt es auch manche Koranübersetzungen in der deutschen Sprache, die das übernommen haben. Und zwar haben sie, weil sie nicht daran glauben können, dass Allah sich über seinen Thron erhoben hat, weil sie sagen, das wäre eine Art Vermenschlichung. Und das ist, wie gesagt, Das würde ja bedeuten, du wirfst Allah vor, dass er uns was im Koran mitteilt, dass wenn wir daran glauben, dann sind wir Kuffar. Weil Allah subhanahu wa ta'ala mit seiner Schöpfung zu vergleichen, ist eine Form von Kuffar, zweifellos. Weil Allah hat eindeutig gesagt, dass er nicht wie seine Schöpfung ist. Und du kommst jetzt und sagst, doch, er ist wie seine, das ist eine Form von Kuffar, zweifellos. Aber du willst also sagen, manche Leute wollen sagen, wenn du an die Bedeutung glaubst, die Allah im Koran uns offenbart hat, und er sagt es, subhanahu wa ta'ala, dass er den Koran auf Arabisch offenbart hat. Das heißt, ich darf nicht mal glauben, was die arabische Sprache hergibt. Und sie machen das an einem schönen Beispiel. Und zwar das Wort Istawa wieder. Sie sagen, sie haben interessanterweise geschaut, was gibt es ein ähnliches Wort in der arabischen Sprache, das fast so aussieht wie Istawa. Auch wenn es eine ganz andere Bedeutung hat, eine ganz andere Bedeutung. Aber sie haben geschaut, sie haben gesagt, Istawa, das geht nicht. Istawa heißt Ala, Sa'ala heißt erhöhen, besteigen. Und wie können wir das Allah zuschreiben, sagen sie. Das wird ja wie ein Mensch, das kann doch nicht sein. Also suchen sie sich ein Wort, das am ähnlichsten aussieht. Und sie haben im Wörterbuch eins gefunden und da ist einfach nur ein Buchstabe mehr. Statt Istawa heißt Istawla. Das heißt, vor dem Ja am Ende haben sie ein Lam hinzugefügt. Und das hat natürlich eine ganz andere Bedeutung. Weil Istawla bedeutet einnehmen. Einnehmen. Zum Beispiel ein Herrscher nimmt eine Stadt ein. Das bedeutet Istawla. Und dann sagen sie, Gott sei Dank, jetzt haben wir ein Wort gefunden. Sie sagen, damit ist nicht Istawla, sondern Istawla gemeint. Und wir sagen mal wieder, sie haben genau den gleichen Fehler gemacht wie die anderen auch. Sie haben nichts gewonnen dadurch. Das ist ja das Problem, was wir unbedingt den Menschen gerne mitteilen würden. Weil wir wissen von vielen, die haben inshallah eine gute Absicht. Oder die sind in einer Umgebung aufgewachsen, wo das einfach so gelehrt worden ist. Wir sagen ihnen, lieber Bruder, liebe Schwester, angenommen, Istawa bedeutet Istawla. Anstatt, er hat sich über den Thron erhoben, er hat den Thron eingenommen. Angenommen. Was hat sich jetzt für dich geändert? Einnehmen ist eine Eigenschaft, die auch einem Menschen zugeschrieben werden kann. Ein Mensch nimmt eine Stadt ein, ein Herrscher nimmt eine Stadt ein. Wo ist der Unterschied? Ein König von irgendeinem Land nimmt seinen Platz auf seinem Thron ein. Und dann? Es ist nur verlagert. Und das ist diese Augenwischerei, die leider betrieben wird. Und dann denkt man, man hat sozusagen die richtige Aqida, man hat sozusagen das Problem gelöst. Man hat es nur verlagert, fertig. Und dann, das Schlimme ist ja natürlich auch, was noch hinzukommt, die falsche Bedeutung, die sich manchmal daraus ergibt. Stellt euch mal vor, du sagst, der Alabama hat den Thron eingenommen. Ja, wem hat er denn vorher gehört? Musste er jemanden irgendwie besiegen, damit er den Thron bekommt? Das ist eine Katastrophe. Ja? Insofern, Allah SWT braucht niemanden besiegen. Er ist der Siegreiche, braucht niemanden besiegen. Und da gibt es eines der schönsten Beispiele in Bezug auf Verlagerung von Problemen, wodurch sich noch viel Schlimmeres ergibt, ist der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der sogar Mutawater ist. Und da ist hier ein ganz entscheidender Punkt, den auch viele Geschwister nicht wissen. Die Ahlus Sunnah wal Jama'ah, der Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Jetzt sage ich wieder etwas, was ganz einfach und klar ist. Aber es ist nicht für alle Menschen klar. Wir glauben, dass wenn etwas über den Propheten sallallahu alaihi wasallam in einem Sahih Hadith überliefert worden ist, über Allah, über das Jenseits, irgendwas in Bezug auf unseren Glauben, über unsere Aqida. Wir sagen, wir hören und gehorchen. Wir glauben dran, fertig. Das war's. Auch wenn es nur ein einziger Hadith ist. Wir sagen, sofern dieser Hadith die Bedingungen erfüllt hat, eines authentischen Hadithes, wir glauben daran, kein Wenn und Aber. Fertig. Es gibt andere Gruppen von Muslimen, und das ist auch wichtig, das heißt nicht, dass wir die Leute als Nicht-Muslime bezeichnen, nur weil sie in manchen Themen andere Meinungen haben. Aber dass sie Sekten sind und dass sie vom Weg der Ahl-Sunnah abgewichen sind, ist klar. und dass wir für sie Rechtleitung wünschen, ist noch klarer. Denn das Paradies ist groß genug für uns alle. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, dessen Breite so groß ist wie Himmel und Erde. Dessen Breite, und jeder von uns weiß, dass die Länge ist größer als die Breite. Und darüber hat er uns gar nicht berichtet, subhanahu wa ta'ala. Insofern, das Paradies ist groß genug für uns alle, alhamdulillah. Deswegen wünschen wir für jeden Menschen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn auf dem Weg des Islam leitet. Außer natürlich diejenigen, die schon gestorben sind, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala nicht zufrieden ist. Tayyib. Das Problem ist folgendes. Manche Leute sagen, wenn eine Sache über den Propheten überliefert ist in einem einzigen Hadith über Aqidah, ich glaube nicht daran. Und das ist die gleiche Gruppe, die sagt, das heißt nicht Istawa, sondern muss heißen Istawla. Das heißt, im Koran steht zwar, er hat den Thron erhoben, gemeint ist aber, hat den Thron eingenommen, beherrscht. Diese gleiche Gruppe sagt was? Sie sagt, wenn es über Aqidah geht, dann brauchen wir einen Bericht, eine Überlieferung, ein Hadith oder eine Ayah, die Mutawater ist. Das heißt, sie hat die höchste Stufe der Authentizität erreicht. Ohne auf den Begriff des Mutawater einzugehen, der Koran ist Mutawater. Das heißt, es gibt keinen Zweifel, keinen einzigen Zweifel, dass dieser Koran genau der gleiche ist wie zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie sagen, das heißt vielfach überliefert. Wir wissen, über den Koran al-Karim gibt es ca. 1000 verschiedene Überlieferungsketten bis zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und jetzt sagen sie, egal was wir über die Aqidah sagen, wir brauchen einen Bericht, der mutawater ist, mehrfach überliefert ist, sage ich jetzt mal der Einfachheit halber. طيب, eure Auslegung von Istawa auf Istawla, wo ist die mehrfache Überlieferung hierfür? Wo ist die mehrfache Überlieferung? Ich habe eine mehrfache Überlieferung. Allah sagt Istawa im Koran. Und der Prophet sagt, gut, ich kenne es kein Hadith darüber, aber es reicht im Koran al-Karim. Allah sagt im Koran al-Karim, Istawa. Der Koran ist mehrfach überliefert. Ich glaube daran, wie es da steht. Du sagst Istawla. Du hast keine einzige Überlieferung darüber, den Propheten zu haben. Keine einzige. Geschweige denn, ob es authentisch oder nicht. Er hat keine einzige. Seht ihr die Widersprüche, die sich bei anderen Gruppen geben? Es gibt Widersprüche. Und da gibt es ein schönes Beispiel. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Unser Herr, der segensreich und erhabene, steigt in jeder Nacht im letzten Drittel zum untersten Himmel hinab. Und sagt, gibt es jemanden, der mich anruft, sodass ich ihm sein Gebet erhöre? Gibt es jemanden, der mich um etwas bittet, sodass ich ihm gebe? Gibt es jemanden, der mich um Verzeihung bittet, sodass ich ihm vergebe? Und das ist jede Nacht im letzten Drittel. Jede Nacht im letzten Drittel, wenn du aufstehst und Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung bittest, er wird dir vergeben. Manche Leute sagen, das ist die gleiche Gruppe, die aus Istawa, Istawla gemacht hat. Sie sagen, wie kann es sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala im letzten Drittel der Nacht zum untersten Himmel hinabsteigt? Das Hinabsteigen ist eine Eigenschaft eines Menschen. Und zweitens, wenn er jetzt hinabsteigt in Deutschland, und dann ist er auf einem anderen Teil der Welt, ist er nicht Nacht. Also dann wäre er gleichzeitig im untersten Himmel und gleichzeitig nicht im untersten Himmel. Und das ist ein Widerspruch. Deswegen kann nicht damit gemeint sein, dass er hinabsteigt. Ganz einfach, so sagen sie. Der schwere Fehler natürlich, den sie an dieser Stelle schon gemacht haben, ist genau der Tamthil. Ist genau die Gleichsetzung. Sie haben Angst, Allah mit dem Menschen zu vergleichen. Genau den Fehler haben sie gerade gemacht. Weil jetzt sagen sie in diesem Moment, es kann nicht sein, dass Allah gleichzeitig im letzten Drittel der Nacht in Deutschland im untersten Himmel ist und woanders nicht. Versteht ihr? Warum? Weil sie denken, Allah, oder sie denken das nicht, aber das ist die Voraussetzung ihres Gedankens ist, sie sagen, Allah ist wie ein Mensch. Nein, Achi, Allah ist zu allem imstande. Allah hat die Macht für alles. So auf Allah subhanahu wa ta'ala sollst du einfach akzeptieren, was er gesagt hat. Da gibt es keine Diskussion darüber. Du weißt nicht, wie Allah ist. Wie kannst du dann sagen, das kann nicht sein? Also haben sie den Fehler gemacht, wovor sie eigentlich selbst geflohen sind. Und guck mal, was sie gesagt haben. Sie haben das versucht zu interpretieren. Sie haben gesagt, manche haben gesagt, Gemeint ist nicht, dass Allah selbst hinabsteigt, sondern ein Engel. Okay? Sagen einfach ein Engel. Dann sagen wir, erstens, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, der konnte sich gut ausdrücken, also wenn er wollte, hätte er gesagt, ein Engel steigt hinab. Und wenn er wollte, hätte er das klar sagen können. Warum lässt er uns in so einer Unruhe? Warum sagt er uns, unser Herr steigt hinab, meint aber was ganz anderes? Also ehrlich gesagt, das ist nicht fair, sagen wir mindestens, nicht fair uns gegenüber. Das ist eine unnötige Prüfung, die er uns sozusagen auferlegt. Ja? Sagt doch, es geht doch um Aqidah. Aqidah ist sozusagen, Allah sagt dir, mach, glaub an das, du sollst daran glauben. Das ist genauso, wie wenn Allah SWT dir etwas sagt, das ist haram, und du verstehst nicht, ob es wirklich haram ist. Es muss doch klar und deutlich haram sein oder halal sein, wo ist das Problem? Ja? Deswegen sagen wir, sie sagen, gemeint ist, ein Engel steigt hinab. Dann sagen wir, wunderbar. Wenn ein Engel hinabsteigt, erstens ist es nicht das, was der Prophet gesagt hat, und das reicht schon als Argument aus. Weil hätte er wenigstens in einem Hadith sagen können, der Hadith Mutawatir, wisst ihr, was Mutawatir heißt, haben wir gerade gesagt, das heißt, der Prophet hat das vielfach gesagt. Vielfach hat er es gesagt, sallallahu alaihi wasallam, an vielen Ereignissen und von verschiedenen Sahaba überliefert. Ja? Und jetzt, kein einziges Mal sagt er, der Engel steigt ab, sondern sagt, der Herr steigt ab. Was ergibt sich daraus? Überleg dir mal den Hadith, was soll denn der bedeuten? Wenn du sagst, der Engel steigt hinab bis zum letzten Drittel der Nacht, jede Nacht, und dann sagt der Engel, gibt es jemanden, der mich um etwas bittet, sodass ich sein Gebet erhöre? Gibt es jemanden, der mich um Vergebung bittet, sodass ich ihm seine Sünden vergebe? A'udhu billah, da sind wir nicht besser als die anderen Religionsgemeinschaften geworden, weil da sind wir keine Muslime mehr. Wenn wir anfangen zu beten zu Engeln, und anfangen zu beten, und andere sagen, okay, geben Sie zu, das stimmt nicht. Engel kann nicht stimmen, das macht keinen Sinn. Dann sagen Sie, nein, der Befehl Allahs gemeint oder die Barmherzigkeit Allahs steigt im letzten Drittel der Nacht hinab. Auch diese Bedeutung ist natürlich, sagen wir mal, vielleicht ist sie ein bisschen besser als die erste. Ein bisschen besser, weil es kein Schirk in dem Sinn ist. Ja? Aber das Problem, was Sie immer noch haben, ist, das würde ja bedeuten, dass die Barmherzigkeit Allahs nur im letzten Drittel der Nacht hinabsteigt. Also das ist, erstens widerspricht das anderen Hadithen des Propheten sallam, und zweitens ist die Realität. Die Realität ist die Barmherzigkeit Allahs, ohne sie können wir gar nicht auskommen. Ohne sie, der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, dass Allah hat seine Barmherzigkeit in 100 Teile geteilt. Eine Barmherzigkeit davon hat er zum Diesseits hinabgesandt. Davon profitieren alle. Sogar ein Tier, eine Tiermutter, damit sie mit ihrem Huf nicht auf ihr Baby tritt und hebt sie ihr Fuß hoch, damit sie nicht drauf tritt, das gehört auch zu dieser einen Barmherzigkeit, die Allah abgesandt hat in diesem Leben. Und 99 Stück hat er bewahrt für den Tag der Auferstehung für die gläubigen Menschen. Und deswegen ist diese Interpretation falsch, das stimmt nicht. Die Barmherzigkeit Allahs und der Befehl Allahs, ja, Allah ist der Regulierer des ganzen Himmel und Erde. Die Erde kann nicht existieren, ohne dass Allah Befehl gibt. Ohne dass Allah es reguliert. Ja, und dafür gibt es natürlich auch Beweise aus dem Koran und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. طيب, machen wir kurz eine Pause. Barakallahu fikum. Möge Allah SWT euch belohnen. 5 Minuten und dann machen wir inshallah weiter. Barakallahu fikum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Nachdem wir diese Einführung gemacht haben über die Namen Allahs und seine Eigenschaften und ein paar Regeln darüber gelernt haben, bleibt es wichtig, immer Gelehrte zu fragen über die Aqida, bevor man über Allah etwas sagt ohne Wissen. Denn das Problem ist, dem man sich ausgesetzt fühlen wird oder dem man ausgesetzt sein wird, ist, dass es Koran-Übersetzungen gibt, in denen diese Sachen missachtet werden. Das heißt also, wenn du als Deutscher eine deutsche Koran-Übersetzung aufschlägst und da wird eine Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala einfach missachtet, weggelassen. Oder es wird ein Wort hinzugefügt, das gar nicht da ist. Du findest zum Beispiel in manchen Übersetzungen, in Surat al-Fajr, Allah sagte, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Das heißt, dein Herr wird erscheinen, dein Herr wird kommen und die Engel Reihe um Reihe. Und dann steht da plötzlich, statt dein Herr wird kommen, steht, der Befehl deines Herrn wird kommen. Als wäre es im Arabischen وَجَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ statt وَجَاءَ رَبُّكَ. Und das ist eine Sache, was soll man da machen als Normalsterblicher? Man kann nur sich vorher gut informieren, ob der Übersetzer richtig übersetzt hat oder ob er den Menschen, den Leser, betrogen und reingelegt hat. Denn das ist eine absichtliche Sache. Und das ist keine, du wirst nicht aus Versehen etwas anders übersetzen, als es im Koran steht, und die Bedeutung verändern, es sei denn, du hast eine Aqida, die du den Menschen aufzwingen möchtest. Und das ist natürlich Unehrlichkeit, weil ehrlich wäre es, genauso zu übersetzen, wie es da steht, und dann in den Fußnoten gibst du deinen Senf dazu, selbst auch wenn das nicht in Ordnung ist, aber das wäre ehrlicher, als den Text an sich zu ändern. Als den Text an sich zu ändern. Wie dem auch sei, wir gehen weiter, liebe Geschwister, und zum Begriff Tauhid. Zum Begriff Tauhid. Denn wir haben jetzt über die Namen Allah, seine Eigenschaften gesprochen. Ein bisschen. Sicherlich könnte man darüber viel ausführlicher sprechen, aber das ist das, was uns in diesem Maße genügen sollte. Und jetzt ist die Frage, wie soll dieser Glaube daran denn erfolgen? Das heißt, wir glauben, dass Allah ein Einziger ist. Was bedeutet das jetzt für uns in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala? Das Wort Tauhid, liebe Geschwister, ist das Nomen des Verbes wahada. Und wahada bedeutet zu einem machen. Oder einzigartig machen. Und das ist auch das, was hier am besten passt. Deswegen sagen wir, wahada bedeutet einzigartig machen. Und der Tauhid gemeint ist damit, Allah einzigartig zu machen. Das heißt, zu glauben, dass Allah Azza wa Jal in Bezug auf die Aspekte, an die wir zu glauben haben, einzigartig ist, subhanahu wa ta'ala. Er ist in jeglicher Sicht einzigartig, aber gemeint ist jetzt die Aspekte, weil die Gelehrten das natürlich in bestimmte Kategorien eingeteilt haben. Allah sagte in Surat Ar-Ra'd, der Donner, Surah 13, Vers 16, قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ. Sprich, wer ist der Rabb? Wer ist der Herr? Der Himmel und der Erde? Sprich, Allah. Das heißt also, der Herr von Himmel und Erde, von allem, ist Allah Azza wa Jal. Also ist Allah in dieser Hinsicht einzigartig. So einfach ist unser Glaube. Es gibt keinen anderen, der dem Himmel und Erde gehören und der Himmel und Erde beherrscht und besitzt, außer Allah Azza wa Jal. Also ist er einzigartig in dieser Hinsicht. Das ist, diesen Tauhid nennt man Rububiyya. Ja? Weil das bedeutet also nichts anderes als Tauhid in Bezug auf die Eigenschaft, dass Allah Rabb ist. Dass Allah Herr ist. Und was das genau bedeutet, werden wir natürlich im Anschluss gleich sehen. Allah sagte subhanahu wa ta'ala in Surat Yunus. Das ist die Surah Nummer 10, Vers 31. قُلْ sprich, مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Sprich, wer versorgt euch von Himmel und Erde? أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ. Und wer ist derjenige, der Gehör und Augenlicht besitzt? Oder in seiner Hand hat? Oder beherrscht? وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. Und wer ist derjenige, der das Lebendige aus dem Toten hervorkommen lässt? وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Und der das Tote aus dem Lebendigen hervorkommen lässt. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ. Und wer reguliert die Angelegenheiten? فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. Sie werden sagen, Allah. Das ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam soll ansprechen die Götzendiener von Mekka, die Polytheisten. Das heißt also, diese Einzigartigkeit Allahs in der Hinsicht, dass er der Rabb ist, ist eine Sache, an die auch die frühen Polytheisten geglaubt haben. Also war das nicht der Konfliktpunkt zwischen dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seinem Volk. Allah sagte in Surat Muhammad, Vers 19, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. So wisse, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und wir wissen, dass auf Arabisch das Wort Ilah, auf Deutsch Gott übersetzt, ist derjenige, der vergöttert wird, derjenige, der angebetet wird. Das heißt also, es gibt niemanden, der angebetet wird außer Allah. Und gemeint ist damit, es darf niemanden geben, der angebetet wird außer Allah. Aber wenn du jemandem sagst, es gibt niemanden, der angebetet wird außer Allah, ja, wenn jemand das so sagt, mit dem Zeigefinger gehoben, dann will er damit sagen, es darf niemanden geben, der angebetet wird außer Allah. Ja, und das ist damit gemeint. Oder manche sagen, es gibt niemanden, der zu Recht angebetet wird außer Allah. Es gibt niemanden, der zu Recht angebetet wird außer Allah. Ja, diese zwei Arten kann man das erklären. Aber Ilah ist derjenige, der angebetet wird. Allah sagt, das heißt also, die Anbetung, auch hinsichtlich der Anbetung, ist Allah subhanahu wa ta'ala einzigartig. Also haben wir jetzt drei Hinsichten, drei Aspekte, hinsichtlich derer Allah subhanahu wa ta'ala einzigartig ist. Einmal hinsichtlich seiner Namen und Eigenschaft. Haben wir erwähnt. Qul huwallahu ahad. Sprich, Allah ist ein Einziger. Am Ende sagt er, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Es gibt niemanden, der ihm jemals ähnlich ist. Es gibt niemanden, der ihm jemals gleicht. Okay? Das ist in Bezug auf seine Eigenschaften, bzw. sein Wesen, subhanahu wa ta'ala. Die zweite Art ist, dass in Bezug auf den Begriff Rabb und was es alles an Bedeutung beinhaltet, werden wir gleich sehen. Jetzt werden wir darüber sprechen. Ist Allah Azza wa Jal der Einzige, also er ist der Herr von allem. Und dritte Hinsicht in Bezug auf die Gottesdienste. Alle Gottesdienste dürfen nur für Allah subhanahu wa ta'ala verrichtet werden, für niemanden sonst. Wer diese drei Sachen umsetzt, ist ein Muwahhid. Das heißt, er hat den Tawhid umgesetzt. Wer eine dieser drei Kategorien verletzt, ist ein Mushrik. Das heißt, er ist ein Götzendiener oder Polytheist. Nenn es, wie du willst. Deswegen, wenn du wissen willst, ob du auf dem richtigen Weg bist, den richtigen Glauben in Bezug auf Allah verinnerlicht hast, und wichtig ist, wenn man das verstanden hat und das auch umgesetzt hat, so sagte Allah Azza wa Jal in einem heiligen Hadith, in einem Hadith Qudsi, O Sohn Adams, wenn du mir am Tag der sinngemäß Hadith weiter, ja, wenn du mir am Tag der Auferstehung entgegnest, mit Sünden, die so weit reichen wie der Dach des Himmels. Also die so weit reichen wie bis zum Himmel. Aber du hast mir nichts beigesellt, dann werde ich dir deine Sünden alle vergeben. Und ich habe damit kein Problem. Ja? Und deswegen, das ist einer der wertvollsten Hadithe. Und die Hadithe, die einem am meisten Hoffnung machen, weil Allah Azza wa Jal, das Schlimmste, was du in Bezug auf Sünden machen kannst, ist, indem du sein Recht in Bezug auf den Tawhid verletzt. Weil da vergibt er nicht. Er sagte, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. Wahrlich, Allah vergibt nicht, dass ihm jemand etwas beigesellt. Fertig. Gemeint ist natürlich, dass eine Person stirbt in diesem Zustand. Ja? Ansonsten, wenn eine Person bereut, bevor sie gestorben ist, Allah vergibt jede Sünde. Wie Allah sagt in einer anderen Aya, wahrlich, Allah vergibt alle Sünden. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Okay? Das heißt also, solange jemand noch lebt, hat er Hoffnung bei jeder Sünde, dass Allah ihm vergibt, solange er ihn darum bittet. Auch wenn er gestorben ist, die Sünden, bei denen er Allah nicht um Verzeihung gebetet hat, kann sein, Allah verzeiht ihm, außer Schirk. Schirk kann nicht sein, dass er das verzeiht, subhanahu wa ta'ala. So hat er im Koran al-Karim uns mitgeteilt. Tayyib, Diese Kategorie, wir haben jetzt über die Namen und Eigenschaften Allahs gesprochen und was der Tauhid in Bezug auf diese Sachen bedeutet. Jetzt kommen wir zur Rububiyya. Rububiyya kommt vom Wort Rabb und deswegen ist es der Tauhid in Bezug auf den Begriff Rabb. Dieser Begriff Rabb, liebe Geschwister, hat im Arabischen verschiedene Bedeutungen. Und wir haben gerade eben eine Ayah vorgelesen, der es heißt, sprich, wer ist der Rabb der Himmel und der Erde? Und aus dieser Ayah kann man vielleicht schon auch erahnen, dass eine der Bedeutungen von Rabb ist der Eigentümer. Ja, der Besitzer bzw. der Eigentümer. Und deswegen ist Allah subhanahu wa ta'ala, also juristisch gesehen gibt es ja Unterschied zwischen Besitzer und Eigentümer. Der Besitzer kann sein, jemand hat ein Haus gemietet, dann besitzt er das jetzt gerade, aber er ist nicht der Eigentümer vom Haus. Okay? Deswegen Allah subhanahu wa ta'ala ist der Eigentümer von allem. Und daraus kannst du auch verstehen, indirekt oder direkt, dass er der Schöpfer von allem ist. Er sagt das natürlich in einer anderen Ayah. Aber wenn ihm alles gehört, dann muss auch alles von ihm kommen. Weil wenn es jemand anderes gäbe, der es gemacht hat, dann würde es dem anderen gehören. Oder? Derjenige, der etwas aus nichts erschaffen hat, dem gehört es. Warum soll es ihm anders gehören? Insofern, eine der Bedeutungen ist, der Eigentümer von allem. Eine andere Bedeutung ist, der Schöpfer von allem. Eine weitere Bedeutung ist, der Herrscher von allem. Das heißt, er beherrscht alles. Es gibt niemanden in seinem Reich, der das Recht hat, etwas zu tun, außer durch seinen Willen. Also eine weitere Bedeutung ist, wie wir gerade gesagt haben, ist, dass er nicht nur der Schöpfer von allem ist, der Eigentümer von allem ist, sondern er ist auch der Herrscher von allem. Er beherrscht. Niemand hat das Recht, in seinem Machtbereich etwas zu tun, außer mit seiner Erlaubnis. Und deswegen gibt es niemanden, der Allah subhanahu wa ta'ala das vorschreiben kann. Deswegen sagt er subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim, لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Er wird nicht gefragt nach dem, was er tut. Sie aber werden gefragt nach dem, was sie tun. Deswegen Allah subhanahu wa ta'ala, egal was er bestimmt, egal was er erlaubt, egal was er verbietet, egal was er gesetzlich macht, es ist nicht dein Recht, das zu hinterfragen. Es ist nicht dein Recht zu sagen, warum. Das klingt für mich aber unlogisch. Das finde ich aber nicht vernünftig. Das ist gar nicht dein Recht, weil es ist gar nicht dein Machtbereich. Wäre es dein Machtbereich, würde man dich nicht danach fragen. Aber du und was du besitzt, gehört Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Deswegen darf niemand etwas, was Allah azza wa jal bestimmt hat und angeordnet hat, verwerfen, weil es gar nicht dein Machtbereich ist. Eine weitere Bedeutung von Rabb ist Erzieher. Er ist der Erzieher. Wie erzieht er uns subhanahu wa ta'ala? Durch seine Gnaden und durch seine Verbote und durch seine Anordnungen. Denn der Mensch, indem er dem Gesetz Allahs folgt, strebt er nach Vollkommenheit. Weil wir wollen ins Paradies. Und ins Paradies kommt man unter Bedingungen. Und zu den Bedingungen gehört, dass man lebt, wie Allah subhanahu wa ta'ala es von einem möchte. Oder das ist die Bedingung überhaupt. Okay? Dass man lebt, so wie Allah das möchte, subhanahu wa ta'ala. Und wie schaffst du es, zu diesem Zustand zu kommen, dass du ein Mensch bist, der es verdient, ins Paradies zu kommen, indem Allah dich erzieht. Wodurch erzieht er dich? Indem er dir erlaubt und bestimmte Dinge anordnet und bestimmte Dinge verbietet, subhanahu wa ta'ala. Denn wir wissen, Allah sagt in Surat al-Shams, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Sinngemäß bedeutet, erfolgreich sein, nachdem Allah 11 Mal vorher geschworen hat. Erfolgreich wird derjenige sein, der sie läutert, der sie reinigt, die Seele. Und wie willst du wissen, wie du diese Seele reinigst? Du kannst es nicht wissen, es sei denn, Allah sagt es dir. Weil die Seele kennst du und du weißt nicht, wie sie aussieht. Du weißt nicht, wie sie funktioniert. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Und sinngemäß, wer das eben nicht macht, wer sie beschmutzt, der wird, Gott bewahre, verlieren. Der wird verdorben sein. Insofern hat dieser Begriff Rabb viele verschiedene Bedeutungen, die wir gerade eben erwähnt haben. Und man kann das zusammenfassen, liebe Geschwister, auf eine ganz einfache Art und sagt, es bezieht sich auf die Taten Allahs subhanahu wa ta'ala. Die Schöpfung, die Versorgung, er ist der Eigentümer von allem, sein ist das Reich, Al-Mulk ist das Reich. At-Tadbir, das heißt, er ist der alles reguliert. Und daraus ergibt sich, aus diesen Sachen, die wir erwähnt haben, ergibt sich unter anderem, dass er sterben lässt, dass er lebendig macht, dass er derjenige ist, der gibt, er derjenige ist, der nimmt, er derjenige ist, der schadet, er derjenige ist, der nützen kann, er derjenige ist, der einen erhöhen kann, er derjenige ist, der einen erniedrigt und so weiter und so fort. Das heißt also, unser Tawhid in Bezug auf Allah ist, in Bezug auf Rububiyya ist, dass wir diese Eigenschaften, dass wir die Taten Allahs, die er sich selbst zugeschrieben hat, nur ihm zuschreiben. Es gibt also niemanden, der erschaffen kann außer Allah. Es gibt niemanden, der sterben lassen kann außer Allah. Es gibt niemanden, der lebendig machen kann außer Allah. Es gibt niemanden, der Himmel und Erde reguliert außer Allah. Es gibt niemanden, der versorgen kann außer Allah. Und so weiter und so fort. Jede Tat, die Allah sich zugeschrieben hat, diese Tat gilt nur für Allah Azza wa Jal ganz allein. Das ist, was wir unter Tawhid in Bezug auf Rububiyya verstehen. Dem widerspricht nicht in der arabischen Sprache, falls jemand das gehört hat. Und zwar, dass man das Wort Rabb anderen außer Allah sprachlich, grammatikalisch in Form eines Genitives zuschreibt. Was heißt das Ganze? Das heißt, auf Arabisch, auf Deutsch, wir haben gesagt, Rabb bedeutet unter anderem Eigentümer. Und im Arabischen, wenn man sagt Rabb von dem Haus zum Beispiel, Rabbul Bayt, dann heißt es der Hausbesitzer. Oder wenn man sagt Rabb Ad-Dabba, dann heißt es der Besitzer dieses Tieres. Oder wenn man sagt, im Koran al-Karim findet man das, damit man keine Angst hat, das zu benutzen. Allah hat das im Koran benutzt. Allah sagt es subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim, dass Yusuf zu dem Gesandten des Herrschers gesagt hat, irji' ila rabbika fas'alhu. Das heißt, kehre zu deinem Rabb zurück und frag ihn. Und das Wort Rabb in diesem Fall ist gemeint, sein König, sein Herrscher, sein Sayyid. Auf Arabisch sagt man Sayyid. Insofern, das ist nur, damit man weiß, dass der Begriff an sich, er kann auch für einen Menschen verwendet werden, aber nur im relativen Kontext. Er ist der Rabb von einer bestimmten Sache. Aber der Rabb alleine stehend, das, der Begriff alleine stehend, der gilt nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, man sagt nur Ar-Rabb in Bezug auf Allah. Der Herr sagt man in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und in Bezug auf die Taten Allahs, auch die dürfen natürlich nur Allah Azza wa Jal zugeschrieben werden. طيب, an dieser Stelle, liebe Geschwister, machen wir Stopp und inshallah machen wir morgen weiter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.